Kundgabe 823. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.03.1939. Vaterworte. Gottes Wort, Labung aus den Himmeln. Die Liebe zu euch hat mich bewogen, euch mein Wort immer wieder zugehen zu lassen. Und so steht ihr in der großen Gnade und achtet dieser nicht. Ich bin euer Gott von Ewigkeit. Ich bin euer Schöpfer, euer Vater und bin gleichzeitig auch der Mensch gewordene Erlöser für euch. Und wer dies erkennt und an mich glaubt, der ist auf Erden von meiner Liebe betreut bis an sein Ende. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Und wohl denen, die in mir ihren Heiland und Erlöser sehen, die mein Wort haben und sich daran aufrichten können. Was ist das Leben des Menschen auf Erden ohne diesen Glauben? Wie verlassen wähnet er sich in großer Herzensnot, denn er geht ohne Hoffnung auf Hilfe seinen schweren Erdengang und wird sich seiner Einsamkeit erst recht bewusst, so er durch Leid und Trübsal gehen muss. Ich bringe ihm dann stets mein Wort nahe, ich weise ihm in Liebe und sorge den rechten Weg. Und ich gebe auch nun wieder den Menschen auf Erden den Hinweis, Verbindung zu suchen mit dem, der aller Schicksal in seinen Händen hält. Doch wer höret meine Worte? Wer achtet der Zeichen? Wer gibt mir die Ehre und verlangt nach meiner Liebe? Es sind nur wenige, die des Lebens Sinn voll erfassen. Und diese wenigen sollen mir Hilfskräfte sein auf Erden. Diener, durch die ich wirken will, und Wegebereiter, die für meinen Namen kämpfen sollen. Die Menschheit will sich lossagen von mir und siehet nicht das Unheil, das dieses Vorhaben nach sich zieht. Sie wähnet sich wissend und irret doch unsagbar. Sie glaubt, fortschrittlich zu sein und gehet geistig ständig rückwärts. Und ich bin darum aller Orten tätig und verkünde mein Wort denen, die im Glauben an mich Verbindung suchen mit mir. Und ich sehe ihre Herzen, die empfangsbereit sind. Und bedenke sie unausgesetzt auf das, wer in Not ist und erkennen will, sich aufrichten soll an diesem von oben empfangenen Wort, auf das ich Weisheit daraus holen soll, der solche begehrt. Es soll die Labung aus den Himmeln in so reichem Maß den Menschen auf Erden zufließen, dass sie wahrlich genüge, die geistig Schwachen zu beleben und ihnen Kraft zu geben für ihren Wandel auf Erden. Denn nur mein Wort wird die Menschen schützen in größter Not. Nur in meinem Wort ist das wahre Heil zu finden. Und nur im Wort ist der Vater zu erkennen. Denn sein Wort ist immerwährend das Gleiche. Es ist die Liebe, die Wahrheit und das Leben. Es ist das Wort, ich selbst. Amen.